Kapitel 13 Geben und geben lassen. Es gehört zu den schönsten Entschädigungen in diesem Leben, dass niemand ernstlich versuchen kann, einem anderen zu helfen, ohne sich selbst zu helfen. Ralph Waldo Emerson, US-amerikanischer Dichter, Essayist, Visionär und Geber. Als meine Familie eines Tages im Auto unterwegs war, hielten wir an einem Laden und erlaubten meiner Nichte, damals 5 Jahre alt, sich eine Kleinigkeit auszusuchen. Sie kam mit einem 6er-Pack orangefarbener Tic-Tacs zur Kasse und brachte uns mit ihrem Charme dazu, ihr die Riesenpackung zu kaufen. Zurück im Auto fragte ich sie, ob sie mir ein Döschen abgäbe. Eigentlich nur, um dem gierigen kleinen Biest das Teilen beizubringen. »Natürlich«, antwortete sie und reichte es mir. Dann fragte sie mit dem zarten Stimmchen einer 5-Jährigen, ob mein Bruder und meine Mutter auch je eines wollten, und gab sie ihnen. Die übrig gebliebenen 3 Döschen stapelte sie auf dem Sitz neben sich und sagte, »Wenn wir zu Hause sind, ist das hier für meinen Bruder, das für meine Schwester und das für meine Mama.« Dann saß sie da, ganz ohne Süßigkeiten für sich selbst. Bei dem Gedanken daran, etwas zu verschenken, lächelte sie noch fröhlicher als in dem Augenblick, als sie erfuhr, dass sie sich etwas aussuchen durfte. Ich warf meinem Bruder Steven, ihrem Vater, einen verwirrten Blick zu und er formte mit den Lippen das Wort »Freak«. Als Steven und ich im Alter meiner Nichte waren, genossen wir nichts mehr als die gequälten Schreie des anderen. Er setzte meine Rennmäuse im Garten aus. Ich klaute ihm seine Halloween-Süßigkeiten und aß sie auf, Stück für Stück, während ich auf seiner Brust saß und er brüllte. Wer war dieser Heilige auf dem Rücksitz? Und von wem hatte sie das bitte gelernt? Wie meine Nichte offensichtlich intuitiv verstand, gehört Geben zu den Dingen, die uns am meisten Freude bereiten. Außerdem ist es eine der furchtlosesten und mächtigsten Gesten von allen. Wenn wir darauf vertrauen, in einem Universum der Fülle zu leben und deshalb großzügig geben, erhöhen wir unsere Frequenz, stärken unseren Glauben und fühlen uns großartig. Auch dadurch geraten wir in den Flow und werden, im Gegenzug, ebenfalls reich beschenkt. Wenn wir Angst haben, klammern wir uns an das, was wir haben, weil wir nicht davon ausgehen, dass es noch mehr gibt. Wir klemmen die Energie ab und schrecken davor zurück zu teilen. Dabei konzentrieren wir uns genau auf das, was wir vermeiden wollen, nämlich Mangel. Dadurch erzeugen wir aber nur noch mehr Mangel. Wir leben in einer Welt des Gebens und Nehmens, des Einatmens und Ausatmens, des Lebens und Sterbens, des Versagens und der Großartigkeit. All diese Gegensatzpaare stehen in Abhängigkeit zueinander und sind miteinander verwandt. Zu jeder Handlung gibt es eine gleichwertige wie eine gegenteilige Reaktion. Daher gilt, je mehr sie geben, desto mehr bekommen sie auch. Und umgekehrt. Vielleicht denken Sie jetzt, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich kenne ein paar Arschlöcher, die immer nur nehmen und noch nie jemandem etwas gegeben haben. Mag sein, solche gibt es immer. Alle anderen wissen, wenn man etwas empfängt, ist die Energie eine andere, als wenn man sich etwas ganz eigennützig nimmt. Auch die Energie beim Aufdrängen ist eine andere als beim Geben. Aufdrängen und Nehmen basieren auf Angst und Bedürftigkeit. Geben und Empfangen sind mit Dankbarkeit und Hingabe verbunden. Ich kenne eine Frau, die an Multipler Sklerose erkrankt ist und von einem Mentor aufgefordert wurde, als Teil der Therapie an 29 Tagen 29 Gaben zu verteilen. Anfangs weigerte sie sich, doch als sich ihr Zustand verschlechterte, beschloss sie es zu versuchen. Als erstes rief sie eine kranke Freundin an und fragte, wie es ihr ging. Auch an den folgenden Tagen machte sie kleine, nicht materielle Geschenke und stellte sofort fest, wie viel fröhlicher sie war. Am 14. Tag ging es ihr körperlich bedeutend besser. Ihr Unternehmen boomte und sie begann, einen Blog zu schreiben. Der wiederum führte zu einer Bewegung mit Zehntausenden von Anhängern, die ebenfalls täglich etwas verschenkten. Letzten Endes entstand aus dem Blog ein Buch namens 29 Geschenke, das es in die Bestsellerliste der New York Times schaffte. Wenn Sie gute Dinge und Gefühle anziehen wollen, strahlen Sie Großartigkeit aus. Und zwar an alle Menschen in Ihrer Umgebung. Hier kommen ein paar Möglichkeiten, in den Geben- und Empfangen-Flow zu kommen. Yeah! Erstens. Suchen Sie sich, falls Sie das noch nicht getan haben, ein oder zwei Anliegen aus, die Ihnen wirklich am Herzen liegen. Spenden Sie jeden Monat dafür. Spenden Sie so viel Zeit oder Geld, wie Sie haben. Aber tun Sie es regelmäßig, damit es zur Gewohnheit wird und damit zu einem Teil Ihrer selbst. Schon 5 Euro im Monat helfen. Zweitens. Verschenken Sie eines Ihrer Lieblingsdinge an jemanden, von dem Sie wissen, dass er es ganz toll fände. Wenn möglich so, dass der Beschenkte nicht weiß, wo es herkommt. Geben Sie bei jeder Gelegenheit 1 Euro mehr Trinkgeld als bisher. Oder 10. Viertens. Wenn jemand unfreundlich zu Ihnen ist, begeben Sie sich nicht auf dessen Niveau hinab. Vielmehr ziehen Sie ihn zu sich herauf, indem Sie ihm wohlwollend begegnen. Fünftens. Lächeln Sie. Machen Sie Komplimente und bringen Sie andere Leute zum Lachen, und zwar so oft wie möglich. Sechstens. Nehmen Sie Einladungen an, die Sie normalerweise ausschlagen würden, um den Leuten keine Umstände zu bereiten. Nehmen Sie sie beim Wort. Geben Sie ihnen die Möglichkeit zu geben. Siebtens. Halten Sie inne und spüren Sie nach, wie toll es sich anfühlt, zu geben und zu empfangen. Erhöhen Sie so Ihre Frequenz. Sie können davon ausgehen, dass noch mehr Gutes auf Sie zukommen wird. Lieben Sie sich selbst. Und jeder profitiert davon.